Vor 15 Jahren stattete Genosse Kim Jong-il einen historischen Besuch in der Russischen Föderation ab. Zu diesem Tag wurde am 3. August im Clubhaus der Veteranen in der russischen Stadt Khabarovsk die koreanische Bücher-, Foto- und Kunstausstellung eröffnet. Auf dem Ausstellungsplatz waren die Fotos über die unsterblichen revolutionären Verdienste von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il und die Fotos von Genossen Kim Jong-un bei seinen revolutionären Tätigkeiten zu sehen. Auch ihre Werke, die Bücher und Fotos über den großen Aufschwung von Juche-Korea und die Kunstwerke, die von Klugheit und Talente der Koreaner zeugen, wurden zur Schau gestellt. An der Eröffnungsfeier nahmen die Persönlichkeiten verschiedener Kreise und die Massen in der Region Khabarovsk und die Mitarbeiter der koreanischen Vertretung in Khabarovsk teil. Nach den Reden wurden die koreanischen Filme über das Geburtshaus des Genossen Kim Jong-il im Geheimlager Baekdusan und das internationale Kinderferienheim Songdo-won vorgeführt.